ihr Stammtischbrüder, der ist tot, der alle klatscht, hab ohne Not und ohne Quark. Alle die runden Bockwurst und das Bier, die frischen Muscheln, das müsst ihr ihm nicht mehr zahlen. Alle gibt niemand mehr, der euch noch stoppt, euch widerspricht und der euch foppt beim Fabulieren. Vor jeder Wende und danach könnt ihr drauf los und ohne Krach jetzt schwadronieren, jetzt schwadronieren. Doch wie der Stab ist nicht ganz klar, vielleicht ist sie tatsächlich wahr, diese Geschichte. Das war am Moor noch in der Früh, als er nach Hause packte, wie er sie erblickte. Ich glaub, er hat es gleich erkannt, das Mädchen aus dem weißen Land, gleich hinter Polen. Weil Olle Klaas rief nämlich laut, Lena aus Minsk, du bist die Braut und willst mich holen, und willst mich holen. Sie sah ja noch genauso aus wie damals hinterm Backdorfhaus vor 50 Jahren. Wohin vom Lager hinterm Rohr die beiden Schwestern in das Moor geflohen waren. Die Zwangsarbeiterkluft zerfetzt, die Jäger hatten sie gehetzt und angeschossen. Die Schwester starb noch in der Nacht, von einem Bauchschuss umgebracht, im Blut zerflossen, im Blut zerflossen. Und Olle Klaas gab 14 Jahre, versteckte Lena, wie sie war, doch grad am Leben. Im Torfschacht dort am Erlengrund hat sie verbunden Honig und ihr Brot gegeben. Mein Honigmund nannte sie ihn, dreiviertel Jahr zog sich das hin, bis die dann kamen. Die sie befreiten und uns auch, und die so vieles Lena auch dann mit sich nahmen, dann mit sich nahmen. Wieder gesehen hat er sie nie, bis jenen Morgen in der Früh er heimwärts hinkte. Sie kam vom Torfschacht übers Moor, trug Brautkleid, Kranz und Blumenflor und rief und winkte. Mein Honigmund rief Lena laut, so spät ist, bin ich deine Braut, habe Erbarmen. Und Olle Klaas rannte voll Dank direkt ins Sumpfloch und versank in ihren Armen, in ihren Armen. Ihr Stammtischbrüder, er ist tot, der Olle Klaas starb ohne Not und ohne Qualen. Die runden Bockwurst und das Bier, die frischen Muscheln, das müsst ihr ihm nicht mehr zahlen. Gibt niemand mehr, der euch noch stoppt, euch widerspricht und der euch foppt beim Fabulieren. Vor jeder Wende und danach könnt ihr drauf los und ohne Krach jetzt schwadronieren, jetzt schwadronieren.